Lass uns über Schweigen sprechen. Würdest du mich anlächeln und schweigen? Du würdest sehr fragen, was das soll, denn du wüsstest nichts zu sagen. Und das ist etwas anderes als Schweigen, wie ich es meine. Lass uns von was anderem schweigen. Sagt eigene Inseln ohne Bewegung, verlässt sie den Raum. Ist nicht mehr ganz allein und wer weiß,